Du bist so blöd, so wie es eigentlich nicht geht. Du bist so dumm und jetzt sag ich dir warum. Du hast ein Konto und ein dickes, dickes Auto und du bist ein Spießer. Du stehst morgens ganz früh auf, denn du bist ein Genie.